Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 10. Folge unseres kleinen Büchertischs. Quasi ein kleines Jubiläum. Für alle, die nicht regelmäßig den kleinen Büchertisch in der Kommunistenkneipe hören, sondern neu dazukommen, in diesem Format stellen wir euch ausgewählte Werke marxistischer Literatur vor. In der heutigen Folge geht es um Imperialismus von Frank Deppe, Inga Solti und David Salomon. Gleich drei Autoren gebündelt auf 128 kleinen Seiten. 2011 erschien das Buch in der Basiswissensreihe des Papirossa Verlags. Diese Reihe bietet kompakte, leicht verständliche Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Und genau das nehmen wir uns auch heute wieder vor. Frank Deppe, den profilierten Politikwissenschaftler der Marburger Schule, den durften wir schon interviewen zur Geschichte der Gewerkschaftsbewegung und im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum 80. Jubiläum des Deutschen Gewerkschaftsbundes im vergangenen Jahr. Inga Solti war auch bereits Gast bei uns in der Kneipe und hat mit uns über Krieg und Frieden gesprochen. David Salomon, ein nicht weniger kluger Kopf, publiziert beispielsweise in der Zeitschrift Z oder der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind politische Theorie, politische Ästhetik und politische Bildung. Und ich denke, ganz unabhängig, welche auch gerechtfertigten Vorbehalte man gegen die Linkspartei und die Rosa-Luxemburg-Stiftung vorbringen kann, die drei Autoren machen als Wissenschaftler eine wertvolle und inhaltlich gute Arbeit. 2011 haben die drei versucht, den umkämpften Begriff des Imperialismus in einer kompakten Übersicht etwas Struktur zu geben. Ich selbst denke, dass es ihnen an vielen Stellen gut gelungen ist. An anderen Stellen halte ich dieses, muss man auch sagen, extrem ambitionierte Ziel für weniger gut gelungen. Aber auch unabhängig von meiner Kritik an dem Buch schafft es so oder so einen ersten guten Überblick über den Begriff Imperialismus. Also Leseempfehlung. Und ob es mir Großmaul jetzt gelingt, das ohnehin schon kompakte, sehr dichte Buch noch weiter zu destillieren, das könnt ihr dann am Ende in der Kommentarspalte der Folge beurteilen. Im April diesen Jahres habe ich mit Fabian Lehr die Folge aufgenommen, Lenin-Kritik. In der haben wir reagiert auf Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidts Kritik an Lenins Werk Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Fabian und ich haben in circa 90 Minuten bei weitem nicht alles, weder zum Imperialismus noch zur Lenins Imperialismus-Theorie gesagt, was da nötig wäre. Und auch heute, der kleine Büchertisch, ist nicht der richtige Ort für Vollständigkeit. Und die eigentlich notwendige Tiefe, die gerade der Imperialismus-Theorie, die erfordert, die können wir hier so nicht liefern. Um die voraussetzungsvollen Imperialismus-Theorien gerade auch des frühen 20. Jahrhunderts zu durchdringen, da muss man schon mehr Zeit investieren. Zum Beispiel kann man ein gut organisiertes Wochenendseminar mit Genossinnen und Genossen ausarbeiten. Dabei kann man bei so einem Wochenendseminar, sagen wir mal, einen erweiterten Überblick zum Thema schaffen. Oder besser, man macht gleich einen regelmäßigen Lesekreis und liest und diskutiert die Primärliteratur. Auch am besten mit erfahreneren Genossen, die die Werke vielleicht schon mal gelesen und diskutiert haben. Wir aus der Kneipe möchten zum Thema folgende Leseempfehlungen schon mal am Anfang mit aussprechen. Da wären zum einen die Klassiker des frühen 20. Jahrhunderts, die sich mit der Imperialismustheorie befasst haben. Hier sei mal empfohlen von Rudolf Hilferding, das Finanzkapital von 1910. Natürlich Luxemburg, die Akkumulation des Kapitals 3 Jahre später, 1913. Nikolai Bucharins Imperialismus und Weltwirtschaft, 1915. Sowie Lenins erschienenes Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Also man merkt schon, 4 imperialismustheoretische Schwergewichte innerhalb von 7 Jahren publiziert. Das war so der richtige, starke theoretische Punkt, wo am Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen 1910 und 1917 sehr, sehr viel Inhaltliches zur Imperialismusanalyse publiziert wurde. Für aktuellere Debatten rund um den Imperialismusbegriff empfiehlt sich ein Sammelbändchen, an dem auch unter anderem die heutigen drei Autoren mitgewirkt haben. Der neue Imperialismus, 2004 erschienen. Außerdem David Harveys, auch Der neue Imperialismus von 2005. Und natürlich die Werke von Immanuel Wallerstein zur Weltsystemtheorie. Die drei Autoren führen noch weitere Empfehlungen aus, zum Beispiel wäre hier zu nennen Hobson und Kautsky, die beiden auch unter anderem bei Lenins Schrift immer wieder herangezogen werden. Aber ich würde sagen, die eben genannten, das sind schon mal meines Erachtens die wichtigsten Werke, die für eine Begegnung mit dem Imperialismus-Theorie mehr als ein gutes Fundament liefern. Und unser Kneipentipp, bevor man jetzt die Arschbombe ins kalte Wasser der Imperialismus-Theorien wagt, hat man sich einen guten ersten Überblick geschaffen mit dem Büchlein von Deppe, Salomon und Solti. Und wer das jetzt noch, dieses kleine Büchlein in Tablettenform dargereicht haben will, der ist jetzt hier am kleinen Büchertisch genau richtig. Es gilt aber immer, eine Zusammenfassung, eine Einführung kann nicht vollständig sein, ja, und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten hier in diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit dem Imperialismusbegriff und verschiedenen Imperialismustheorien. Um am Anfang schon falschen Erwartungen an dem Punkt vorzugreifen, weder die Folge noch das Buch selber heißen Imperialismustheorie, sondern Imperialismus. Die drei Autoren legen uns keine umfangreiche Herleitung der einschlägigen Imperialismustheorien dar. Sie zeigen uns nicht die Herleitung und die Genese dieser Theorien, sondern sie werfen ein paar Schlaglichter darauf, wie der organisierte Kapitalismus seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts operiert. In welchen Formen er sich außen- und innenpolitisch in den letzten 120 Jahren gezeigt hat. Die Autoren zeigen, dass es keine geradlinige Bewegung ist, sondern die Intensität, mit der der Imperialismus in Erscheinung tritt und der damit verbundene Staatsinterventionismus bzw. die auch vom Staat ausgehende Gewaltpolitik, ist stark verknüpft mit den Krisenerscheinungen des Akkumulationsregimes. Also, wenn schon in der einfachen Warenproduktion G, W, W-Strich, G-Strich, der geschaffene und angeeignete Mehrwert nicht wieder investiert werden kann in eine neue Schleife der Kapitalakkumulation, dann gerät der Kapitalismus in die Krise. Weshalb der Profit nun geringer wird oder nicht als Kapital wieder in die Akkumulationsschleife investiert werden kann, das gilt es jeweils zu bestimmen, also die Krisenursache auszumachen. Dann wäre natürlich noch zu unterscheiden, ob es sich um eine konjunkturelle, zyklische oder systemische Krise handelt. Für das Verhältnis von Staat und Kapital im Kontext der Krise gilt, sehr stark runtergebrochen, in Phasen hoher Prosperität, in denen es dem Staat gelingt, dieses Akkumulationsregime beste Bedingungen zu bereiten, sowohl für die Produktion als auch für die Reproduktion, da tritt der imperialistische Staat nicht auffällig in Erscheinung. Ja? Er hat Filzlatschen an. In Phasen der systemischen Krise, in denen es dem Staat nicht gelingt, seine Rolle als ideeller Gesamtkapitalist gerecht zu werden, also das Akkumulationsregime ins Stocken gerät, zum Beispiel durch brachliegendes Kapital, das keine Investitionssphäre findet und dann überakkumuliert, dann ändert sich das Verhältnis von Kapital und Staat und es kommt zu einem offeneren Interventionismus. Wobei das Instrumentarium, mit dem der bürgerliche Staat einer kapitalistischen Krise begegnen kann, mannigfaltig ausfällt. Von Subventionen in bestimmte Branchen, eine Reduktion des Sozialstaats, also Austeritätspolitik, über eine aggressivere Zollpolitik, Verschuldung, Kriegskeynesianismus bis zum offenen Militarismus haben wir ein sehr breites Spektrum an Instrumenten, die dem bürgerlichen Staat zur Verfügung stehen. Der offene Militarismus, das ist quasi kein Imperialismus mehr auf Filzlatschen, sondern das ist wieder ein Imperialismus mit straff geschnürten Springerstiefeln. Mit dem Gesagten ist freilich noch keine Imperialismustheorie gemacht. Aber es ist die notwendige, eine grundlegende Voraussetzung, nämlich, dass wir es nicht mit einem statischen Zustand zu tun haben, sondern mit einem gesellschaftlichen Verhältnis, das in Bewegung ist. Und die immanente Krisentendenz des Kapitalismus spielt bei dieser Bewegung eine ganz zentrale Rolle. Die Parameter Zeit und Raum spielen also bei der Analyse des Imperialismus eine grundlegende Rolle. Ist ja klar, und was wie eine Binse daherkommt, das scheint trotzdem häufig in der Kritik zu fehlen. Wenn es beispielsweise Wohlstand für alle nicht gelingt, zwischen verschiedenen Phasen der kapitalistischen Produktionsweise zu differenzieren, wie dem Kapitalismus freier Konkurrenz und dem Monopolkapitalismus, wenn es dann noch misslingt, das Krisenniveau in die Analyse mit einzubeziehen, dann muss man konstatieren, dass schon der Ansatz unzureichend ist. Jedenfalls, unsere Autoren, die berücksichtigen das eben Gesagte und skizzieren eine Geschichte, wie dynamisch das Verhältnis von Staat und Kapital in Abhängigkeit von den immanenten Krisen war und immer noch ist. Aber bevor wir schon voll in die Thematik eintauchen, gehen wir nochmal zurück und wir starten am besten gemeinsam mit einem gemeinsamen kleinen Blick auf den Klappentext. Denn schon auf dem Klappentext formulieren die Autoren Kernfragen, die sie kapitelweise beantworten. Was bedeutet Imperialismus? Und gehört der Begriff nicht in die ideologische Rumpelkammer? Trifft der Begriff auch heute noch zu? Ja, die Autoren verstehen den modernen Imperialismus als ein Kernelement der globalen Reproduktion des Kapitalismus. Und sie zeigen, dass sich aus diesem ökonomisch begründeten Ansatz schlüssige Einsichten auch in gegenwärtige weltwirtschaftliche und weltpolitische Abläufe ergeben. Die Architektur des Buchs ist klassisch für die Basiswissensreihe. Ein Teil Theorie, ein Teil Geschichte. Im ersten Teil des Buchs führen die Autoren oberflächlich in die wichtigsten klassischen Imperialismus-Theorien ein. Zunächst machen sie kurz bekannt mit Hobson, Hilferding, Max Weber, Josef Schumpeter und Karl Kautsky. Stellen dann die Überlegungen von Lenin und Rosa Luxemburg dar und befragen sie nach ihrer aktuellen Brauchbarkeit. Im zweiten Teil befassen sie sich mit der Geschichte seit den, sagen wir mal, 1930er Jahren. Der Weg in den Zweiten Weltkrieg, der Kalte Krieg danach, dann die sich da herausbildende US-amerikanische Hegemonie und ihre Erschütterung in der unmittelbaren Gegenwart. Wohlgemerkt, das Buch erschien 2011. Das Buch eröffnet die Diskussion über Imperialismus, indem es zentrale theoretische Positionen zitiert. Der Liberale John Atkinson Hobson betont in seinem 1902 veröffentlichten Werk Imperialism, a Study, in der er den Imperialismus mit seinen ökonomischen Ansichten in Verbindung brachte. Zitat von Hobson: Koexistierende Nationalitäten sind zur gegenseitiger Hilfe fähig, wenn kein direkter Interessenskonflikt dabei mitspielt. Aber koexistierende Imperien, von denen jedes seine eigene imperialistische Laufbahn der territorialen und industriellen Vergrößerung verfolgt, sind natürliche Feinde. Der liberale Hobson sagt, der Imperialismus entstehe aus selbstsüchtigen und kurzfristigen Interessen, deren bewusste Anwendung in einer zunehmend vernetzten Welt große Gefahren für die Sache der Kultur in sich berge. Rudolf Hilferding analysiert 1910 in Das Finanzkapital, ich zitiere: Ist der Kapitalexport in seinen wichtigsten Formen getragen von den Kapitalsphären, deren Konzentration am fortgeschrittensten ist, so beschleunigt er rückwirkend die Macht und die Akkumulation dieser Sphären. Es sind die größten Banken und die größten Industriezweige, die für sich die besten Bedingungen für die Verwertung des Kapitals auf fremden Märkten erlangen. Großbanken und Großindustrie fallen hier die reichen Extraprofite zu, an denen teilzunehmen kleinere Kapitalmächte gar nicht denken können. Die Politik des Finanzkapitals verfolgt somit drei Ziele. Erstens, Herstellung eines möglichst großen Wirtschaftsgebietes. Das zweitens, durch Schutzzollmauern gegen die ausländische Konkurrenz abgeschlossen. Und damit drittens, zum Exploitationsgebiet der nationalen monopolistischen Vereinigung wird. Rosa Luxemburg weist 1913 im Rahmen ihrer Analyse der kapitalistischen Krise auf paradoxe Effekte hin, wenn sie schreibt: Je energischer das Kapital den Militarismus gebraucht, um die Produktionsmittel und Arbeitskräfte nichtkapitalistischer Länder und Gesellschaften durch die Welt- und Kolonialpolitik sich selbst zu assimilieren, umso energischer arbeitet derselbe Militarismus daheim in den kapitalistischen Ländern dahin, den nichtkapitalistischen Schichten dieser Länder, das heißt den Vertretern der einfachen Warenproduktion sowie der Arbeiterklasse, fortschreitend die Kaufkraft zu entziehen. Das heißt, die Ersten immer mehr der Produktivkräfte zu berauben, die Letztere in ihrer Lebenshaltung herabzudrücken, um auf beider Kosten die Kapitalakkumulation gewaltig zu steigern. Von beiden Seiten schlagen aber die Bedingungen der Akkumulation auf einer gewissen Höhe in Bedingungen des Untergangs für das Kapital um. Lenin ergänzt unter anderem 1917, Zitat: Wie wir gesehen haben, ist die tiefste ökonomische Grundlage des Imperialismus das Monopol. Dennoch erzeugt es, wie jedes andere Monopol, unvermeidlich die Tendenz zur Stagnation und Fäulnis. Ja, wie steht es nun mit dem Begriff Imperialismus? Nach den vier Zitaten oder Auszügen aus Zitaten ist doch alles klar, oder? Ist doch alles beantwortet. Die Autoren nähern sich der Frage, wie es um den Begriff des Imperialismus steht, dem nähern sie sich stufenweise und stellen keine finale Definition an den Anfang. Sie beginnen damit zunächst die Aktualität und die Nachfrage nach dem Begriff zu prüfen. Denn historisch war der Begriff nach den antikolonialen Bewegungen der 70er Jahre zunächst in Vergessenheit geraten. Erst nach dem Ende des Zeitalters der Bipolarität wurde eine Epoche der Turbulenzen eröffnet. Und erst diese Periode ab den 90er Jahren führte zu einer langsamen Wiederaufnahme der Imperialismusdebatte. Die USA beanspruchten die Rolle des globalen Weltpolizisten. Und das nicht erst seit den Anschlägen vom 11. September 2001, aber man muss sagen, seitdem auch durch militärische Interventionen in Afghanistan und Irak. Und die zeigten sich dann als sehr kostenintensiv für die USA und befeuerten neue militärische Auseinandersetzungen. Parallel dazu, also zu dieser Entwicklung des globalen Weltpolizisten, verschoben sich wirtschaftliche und politische Machtverhältnisse nach Ostasien, insbesondere durch den Aufstieg Chinas. Einige lateinamerikanische Staaten und Schwellenländer verfolgten einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts und versuchten sich aus der Abhängigkeit von Dollar und den internationalen Finanzinstitutionen zu lösen. Also, die US-Hegemonie, die wurde in dieser Periode zunehmend in Frage gestellt. Und wie reagiert dann so ein Welthegemon? Er hat versucht, entsprechend gegenzusteuern mit verschiedenen Instrumenten und ist eben als globaler Weltpolizist aufgetreten. Man könnte jetzt bei diesen Entwicklungen ganz lapidar sagen, ja, diese Entwicklungen bestätigen Marx' Analyse der inneren und äußeren Widersprüche der Kapitalakkumulation. Das wäre aber auch noch keine Imperialismustheorie. Die Autoren plädieren, die Analyse des Imperialismus muss darüber hinaus die Spezifik der jeweiligen historischen Periode berücksichtigen, von den frühen kapitalistischen Staaten über den Kalten Krieg bis zur heutigen globalisierten Weltordnung. Und dieser Anspruch an eine Imperialismustheorie, der muss Voraussetzung sein, wenn von ihr ein Antiimperialismus abgeleitet werden will, der heute theoretisch und auch praktisch angemessen bestimmt ist. Korrekterweise benennen die Autoren die Gefahr eines inflationären Gebrauchs des Begriffs Imperialismus. Also anstatt einer präzisen marxistischen Bestimmung mit historischer Konkretion. Und ich würde sagen, die Gefahr gilt überhaupt nicht exklusiv für den Imperialismusbegriff, sondern auch beispielsweise für die faschistische Form bürgerlicher Herrschaft. Also weder ein phrasenhafter, hilfloser Antifaschismus ist wünschenswert oder funktionell, noch ein bürgerlicher, theorieloser Anti-Imperialismus. Kritische Stimmen wie David Harvey mahnen, dass der Terminus nicht als bloßes Schimpfwort dienen darf, sondern analytisch zu fassen und empirisch zu fundieren ist. Ausgangspunkt für eine erste Bestandsaufnahme einer begrifflichen Einordnung beginnen die Autoren auf klassische Histiografien einzugehen, das heißt, die Epochen des Imperialismus zu lokalisieren. Vornehmlich die zeitliche Einordnung zwischen etwa 1870 und 1914, also von Entstehung 1870, kurz bevor das Deutsche Reich konstituiert wird, bis 1914, also bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Andere Autorinnen und Autoren ordnen ganz anders. Sie wählen einen Prozess, der in früh-, hoch- und rückläufige Phasen zerlegt werden kann. Die Autoren zeigen auf, dass die historische Skizze drei große Wellen aufzeigt. Die erste Welle mit Hobson, Hilferding, Luxemburg, Lenin, Bukharin, das ist die erste Welle. Und diese erste Welle verband ökonomische Analyse mit politischen Programmen und die sah im Imperialismus eine Zeitdiagnose und eben auch eine Antriebskraft kriegerischer Expansion. Das ist diese erste Welle. Die zweite Welle von imperialismustheoretischer Reflexion, die tritt auf nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese zweite Welle richtet den Blick auf die innere Struktur der Zentren. Und dann kommt noch eine dritte Welle. Und diese dritte Welle, imperialismustheoretischer Reflexion, die reagiert auf modernere Phänomene wie Globalisierung, Finanzialisierung und neoliberale Umgestaltungen. Ja, das ist erstmal so die erste Näherung, wie die Autoren versuchen, sich einer Begriffsbestimmung zu nähern. In all diesen Phasen lässt sich freilich ein gemeinsamer Kernbestand an Verhältnissen ausmachen. Und zwar ein Kernbestand, der eine Imperialismustheorie in den Blick nehmen muss, sagen die Autoren. Und zwar mindestens muss Folgendes geleistet werden, also den Anspruch, den man jetzt an einen Imperialismusbegriff stellt. Und zwar muss er ein Verhältnis bestimmen. Und zwar nicht nur eins, sondern gleich drei Verhältnisse muss ein wirksamer Imperialismusbegriff bestimmen. Erstens das Verhältnis kapitalistischer Ökonomie und Gewaltpolitik. Zweitens das Verhältnis der kapitalistischen Zentren zueinander, also zwischen kapitalistischem Zentrum und anderen kapitalistischen Zentren. Drittens muss das Verhältnis bestimmt werden zwischen Zentrum und der Peripherie. Und liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, an der Stelle könnt ihr mal kurz die Dunstabzugshaube runterdrehen, was weiß ich, den Staubsauger ausschalten oder was auch immer ihr sonst nebenbei gerade so macht. Ich kenne das ja auch von mir selbst. Lasst das mal gerade alles ruhen. Aufmerksamkeit ganz kurz, denn es wird jetzt für einen Moment spannend. Die Autoren schreiben, Imperialismus ist nicht abstrakt das höchste Stadium des Kapitals, sondern wird definiert als offene oder latente Gewaltpolitik zur externen Absicherung eines internen Regimes. Diese knappe Bestimmung verknüpft drei analytische Momente. Erstens die unauflösbare Verbindung mit der Akkumulationsdynamik des Kapitals. Zweitens die zentrale Rolle des Staates als Träger des notwendigen Gewaltpotenzials. Drittens die historisch-räumliche Dimension. Denn imperialistische Politik vollzieht sich stets in konkret geografischen Räumen und Zeitkonstellationen. Das sind die drei wichtigen Punkte, die die drei Autoren jetzt dem Imperialismusbegriff als Voraussetzung geben. Imperialismus ist damit ein dreistelliges Verhältnis von erstens Gewaltpolitik, zweitens Kapitalakkumulation und drittens räumlicher Expansion. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, zerbittert, zerrot, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt. Bis du aus deinen Beinstümpfen weitergerannt und dein Grab bildet es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Zum Ersten, zur Gewaltpolitik. Gewaltpolitik spielt eine wichtige Rolle, keine Frage. Die Autoren beleuchten differenziert die Varianten dieses Gewaltrepertoires, das hier zur Verfügung steht. Gemeint ist strukturelle Gewalt durch ökonomische Disziplinierungsinstrumente und Strukturanpassungsprogramme. Außerdem die instrumentelle Unterstützung von Paramilitärs, Putschisten oder konzernnahen Privatarmeen. Und natürlich auch nicht zu vergessen ganz klassische militärische Interventionen. Und das Ganze auch bis hin zum offenen Kolonialkrieg. All das sind jetzt Teile dieses Gewaltrepertoires, die zur Verfügung stehen. Neben der Gewaltpolitik macht die Einordnung der Autoren deutlich, dass nichtstaatliche Akteure, Großbanken, multinationale Konzerne, Finanzakteure und so weiter, auch die ein integraler Bestandteil imperialer Praktik sind. Ihr Handeln bleibt innerhalb kapitalistischer Akkumulationszwänge und staatlich gesetzter Regulierungsrahmen, wobei die Autoren darauf hinweisen, dass genau das oft nur indirekt steuerbar ist. Die politische Ökonomie imperialer Praxis ist also ein komplexes Geflecht von staatlichen Entscheidungen, privaten Interessen und strukturellen Zwängen. Es ist nötig zu verstehen, dass das Kapital angewiesen ist auf Infrastruktur, auf Absatzmärkte, auf Produktionsstätten und diese später wieder aufhebt. Ja, gemeint ist das Wechselspiel von Inwertsetzung und Außerwertsetzung. In diesem Sinne ist David Harveys zeitdiagnostisches Konzept der Akkumulation durch Enteignung ganz zentral. Harvey lehnt das Konzept, also dieses Konzept von Akkumulation durch Enteignung, an das Konzept von Rosa Luxemburg, der perpetuierte Raubzug der ursprünglichen Akkumulation, an. Diese Konzeption meint, Enteignungsprozesse, Landnahmen und die Privatisierung kollektiver Ressourcen, die häufig durch Gewalt oder strukturelle Zwangsmechanismen abgesichert werden. Dieser Passus hier, der soll jetzt verdeutlichen, dass Imperialismus nicht nur Absatzmärkte oder Kapitalexporte sichert, tut er auf jeden Fall, aber auch die Aneignung von Ressourcen und auch ganz wichtig, billiger Arbeitskraft bewerkstelligt. Und billige Arbeitskraft auch durch eine Steigerung der Reservearmee. Man muss sagen, Imperialismus von den Autoren wird immer ganz strikt getrennt von verwandten Begriffen wie Imperialität, Hegemonie ist auch kein Synonym für Hegemonie, auch nicht für Weltordnung und ist auch kein Synonym für Weltsystemanalyse. Ne, das machen die Autoren schon ganz klar. Nicht uninteressant ist der Hinweis darauf, dass dauerhafte Herrschaft Konsens und ideologische Durchsetzung voraussetzt. In hegemonialen Phasen, also Phasen, in denen der imperialistische Staat fest im Sattel sitzt, da dient Zwang der Absicherung eines komplexen Machtgefüges. Aber vor allem in der Hegemoniekrise, da tritt Gewalt in den Vordergrund und kann katastrophale, kriegsähnliche Formen annehmen. Also auch hier haben wir wieder einen weiteren Parameter, der eine Rolle spielt. Auch ideologisch eine Rolle spielt. Ja, also hegemoniale Phase oder hegemoniale Krise, das muss unterschieden werden, weil es den Charakter des Imperialismus zu einem bestimmten Zeitpunkt stark mitbedingt, also charakterisiert. Die Frage nach der Hegemonie, und zwar nach innen wie nach außen. Und auch die Intensität, mit der der Klassenkampf geführt wird, prägt den historisch konkreten Charakter, mit dem der Imperialismus in Erscheinung tritt. Also ob er Filzlatschen anhat oder Springerstiefel trägt. Für die Gegenwart konstatieren die Autoren, der Zerfall der bipolaren Welt, die neoliberale Umgestaltung seit den 70er Jahren, die Finanzialisierung und die Herausbildung des Dollar-Wall-Street-Systems, all sowas, haben die Form imperialer Politik verändert. Aber, und das unterstreichen sie doppelt, nicht aufgehoben. Die militärischen Interventionen seit 91 und nach dem 11. September 2001. Wie gesagt, die neoliberalen Instrumente der Schuldenknechtschaft sowie globale Land- und Rohstoffneuerwerbung oder Name, die zeigen, dass imperialistische Gewaltpolitik weiterhin ein Instrument zur Sicherung ökonomischer Verwertungsbedingungen ist. Die Autoren wollen darauf hinweisen, Imperialismus wandelbar in der Form, konstant in der Funktion. Das ist ganz wichtig. Sehr hilfreich bei der Einteilung des Imperialismus im 20. Jahrhundert ist meines Erachtens die Arbeit des Historikers Eric Hobsbawm. Er unterteilt in die Phasen das Katastrophenzeitalter, das goldene Zeitalter und des Erdrutsches. Die Form des In-Erscheinung-Tretens ist jeweils zu bestimmen, die Funktion aber konstant. Das ist der Punkt an dieser Stelle im Buch. An der Stelle gehen wir auf unserem Zeitstrahl noch einmal ein paar Schritte zurück. Der klassische Imperialismus bezeichnet die Epoche, vorhin gesagt, von 1870 bis 1914, aber richtiger von 1870 bis 1945 und nicht nur bis 1914. Diese Epoche war von Expansion, Kolonialverteilung, Rivalität zwischen Großmächten und zwei Weltkriegen geprägt. Deutschland entwickelte sich nach 1871 rasant zur neuen imperialistischen Macht. Zwei Faktoren spielen hier eine sehr wichtige, also eine vorstehende Rolle. Zum einen die Reichsgründung, also ein einheitlicher deutscher Nationalstaat 1871, und die zweite industrielle Revolution, vor allem geprägt durch Schwerindustrie, Tarnindustrie, Chemie und Elektrotechnik. Also da treten auf einmal Akteure auf, BASF, Bayer, Siemens, AEG, gibt's auch alle heute noch. Das Deutsche Reich stellte die Vormachtstellung Großbritanniens damit in Frage. Und Großbritannien, das war ja eine industrielle Vormacht bis zu diesem Zeitpunkt. Die wird jetzt in Frage gestellt. Aber London ist immer noch als Finanzzentrum gültig und an der Macht. Es hat das Pfund Sterling weiterhin, und das ist im Zentrum des Weltmarktes, bleibt das Pfund Sterling als sozusagen Leitwährung. Das Modell Großbritannien verkörperte ein weltweites Seeimperium darüber hinaus. All das hat in dieser Phase der 70er des 19. Jahrhunderts das Deutsche Reich erstmal noch nicht. Und parallel zu diesen Entwicklungen suchten die USA ihre Hegemonie über Lateinamerika zu sichern, gestützt auf militärische Interventionen im Interesse von Konzernen wie der United Fruit Company. Zusammengefasst, die Konfliktlinien nahmen also mehr oder weniger deutliche Konturen an, in der, könnte auch schon sagen, in der absehbaren Entwicklung hin zum Ersten Weltkrieg. Nicht weniger kompliziert wird es, wenn wir nun das Krisenniveau mit einbeziehen, also die Große Depression bzw. der Gründerkrach von 1873. Außerdem politische Bewegungen, ja, eine zunehmend organisierte auftretende Arbeiterbewegung. All das spielt mit rein, denn der imperialistische Staat musste nach außen den Griff nach neuen Räumen wagen, ja, wie es Bülow später formulierte, für einen Platz an der Sonne. Und nach innen muss dieser imperialistische Staat die Arbeiterbewegung bekämpfen. Und die ist ja seit den 1880er Jahren in Form der Zweiten Internationalen stetig stärker geworden. Brauchen wir jetzt nicht so viel über Sozialistengesetze, Sozialgesetze und die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber diese Geschichte spielt da natürlich mit rein für die Frage, wie sich auch ein imperialistischer Staat nach innen verhält. Denn die Intensität des Klassenkampfs nimmt deutlich zu. Imperialistische Ideologie erfüllt in dieser Phase eine ganz wichtige Funktion und verband Nationalismus, Rassismus und koloniale Überlegenheitsfantasien, um die Massen auch einfach vom Sozialismus abzulenken oder auch Raubzüge, Kolonialpolitik zu legitimieren, ja, als Überlegenheitsfantasien. Das kann oder auch Rassismus, all das dient auch der Legitimation vor der Bevölkerung, die ein Stück weit Konsens braucht, um die außenpolitischen Kurs der Gewaltpolitik mitzutragen. Solidarische Werbung. Die Tageszeitung Junge Welt hat ein sommerliches Angebot für euch. 3 Monate online lesen für nur 18 Euro. Damit seid ihr täglich bestens versorgt mit marxistisch orientierter Lektüre für die Liegewiese, im Freibad oder das Eiscafé um die Ecke. Das Beste, das Aktionsabo endet automatisch. Keine Abo-Falle, kein Stress. Ihr erhaltet vollen Zugriff auf alle Artikel auf jungewelt.de ab Erscheinungstag sowie auf das Archiv bis zurück ins Jahr 1997. Außerdem könnt ihr die Junge Welt App nutzen. Ladet die aktuelle Ausgabe bequem herunter und lest sie offline, wann und wo ihr wollt. Der liberale Hobson sah 1902 im Imperialismus eine Fehlentwicklung. Ursache sei Unterkonsumption durch niedrige Löhne. Die Investitionen im Inneren verhindere und Kapitalexport notwendig mache. Also nach Hobson wirken Banken und Finanzkapital parasitär und profitieren von Staatsverschuldung und Krieg. Für ihn, also für Hobson, war Imperialismus ein schlechtes Geschäft. Er plädierte für Reform, Lohnerhöhung und eine antiimperialistische Politik. Hobson also ein Vertreter von einem Antiimperialismus mit liberalen Vorzeichen. Das spielt auf jeden Fall jetzt schon eine Rolle, wenn wir darüber nachdenken, welche Vorzeichen soll denn ein Antiimperialismus haben. Denn es gibt nicht nur den liberalen Antiimperialismus wie von Hobson. Später noch gibt es auch Varianten eines sehr reaktionären Antiimperialismus. Und eine marxistische Bewegung, eine Arbeiterbewegung, muss sich natürlich fragen, wie genau müssen die sozialistischen, emanzipatorischen Vorzeichen eines Antiimperialismus aussehen. Die marxistischen Theoretiker interpretierten Imperialismus, also entgegen zu Hobson, als notwendiges Produkt eines bestimmten Entwicklungsgrades der Kapitalakkumulation. Gibt da so ein Imperativ von Marx? Das heißt, akkumuliert, akkumuliert. Das ist Moses und die Propheten. Mit anderen Worten, kein Wachstum bedeutet den Tod. Dieser marxische Imperativ an dieser Stelle verdeutlicht das brachliegende Kapital, also Stillstand der Kapitalakkumulation, das System einfach nicht erträgt und als Krisenantwort stets die Expansion sucht. Zunächst ergibt sich so ein Drang nach Konzentration und Zentralisation. Das sind auch Dinge, die wir schon im ersten Band des Kapitals lesen. Und dann der Ausbreitung, ja, und zwar die Ausbreitung auch in nicht-kapitalistische Räume. Und das Ganze abgesichert und ausgeführt durch den Interventionsstaat. Denn das machen natürlich nicht in erster Linie die Privatarmeen der Monopolkonzerne, weil man das auch vielleicht in Einzelfällen nicht ausschließen kann. Auch Andeutungen von Elon Musk lassen einen da tief blicken. Aber prinzipiell ist das Aufgabe des Interventionsstaates. Aber das macht er nicht in jeder Phase, sondern in der Krisenphase und nicht, wenn das Akkumulationsregime prosperiert innerhalb des imperialistischen Staates. Dann braucht er sowas nicht machen. Dann sind äußere Landnahmen nicht auf der höchsten Tagesordnung. Die werden vor allem dann interessant, wie gesagt, wenn die Krisenintensität zunimmt. Und zwar nicht nur zyklische Krisen, das weniger, sondern es geht eher um die systemische Krise. Hilferding, der definiert in Das Finanzkapital von 1910 den Imperialismus als aggressive Politik des Finanzkapitals, das aus der Verschmelzung von Industrie und Bankenkapital hervorgeht. Also Industrie und Bankenkapital verschmelzen und daraus wird Finanzkapital. Zitat: Ich nenne das Bankkapital also Kapital in Geldform, das in Wirklichkeit in industrielles Kapital verwandelt ist. Das Finanzkapital. Die Politik des Finanzkapitals verfolge drei Ziele. Erstens, die Herstellung eines möglichst großen Wirtschaftsgebiets. Das zweitens, durch Schutzzollmauern gegen die ausländische Konkurrenz abgeschlossen und damit drittens zum Exploitationsgebiet der nationalen monopolistischen Vereinigung wird. Militarismus und Staat seien unverzichtbar für diese Ziele. Der Kampf um Wirtschaftsgebiete führe unvermeidlich zu Krieg. Für das Proletariat bedeutet dies steigendes Elend, höhere Steuerlasten und Kriegskosten. Hilferding folgert, ja, nur der Sozialismus, nicht Freihandel, sei die Antwort. Also auch eine starke Abgrenzung zu Hobbesen. Sozialismus werde vom fernen Ideal zur praktischen Notwendigkeit, sagt Hilferding, weil der bürgerliche Staat unverhüllt zum Werkzeug der Kapitalistenklasse werde. Uiuiui. Also der Staat als Instrument der herrschenden Klasse zur Unterdrückung der beherrschten Klasse. An der Stelle, da höre ich schon die GSP-Leserschaft wutentbrannt spöttische Kommentarspaltenpamphlete in die Computertasten prügeln. Ich insistiere auch an dieser Stelle nochmal ausdrücklich darum, genau das zu tun. Denn unsere atheistische Algorithmusgottheit, die wird uns jedes einzelne dieser Pamphlete mit etwas mehr Reichweite entlohnen. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Verweis auf die Folge Der Staat im kleinen Büchertisch. Da betrachten wir die Rolle des Staates nochmal etwas allgemeiner. Ja, die Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten und so weiter, das Verhältnis von Staat und Kapital. Hat hier natürlich eine größere Schnittmenge, klar. Nikolai Bucharin, der Ökonom der Bolschewiki, ergänzte die Perspektive von Hilferding in seiner 1915 veröffentlichten Schrift über Imperialismus und Weltwirtschaft, indem er die Tendenz zum Staatskapitalismus hervorhob. Also, Zitat, die Regierung wird zu einem Ausschuss, der durch die Vertreter der Unternehmerorganisation gewählt wird. Sie wird zur obersten Leitung des staatskapitalistischen Trusts. Damit antizipierte er die wachsende Verschmelzung von Staat und Kapital in der imperialistischen Epoche. Also während Hilferding sich auf die Tendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals, Monopolbildung und Aufhebung der Konkurrenz bezieht, außerdem auf den im dritten Band dargelegten tendenziellen Fall der Profitrate, da hat sich Rosa Luxemburg in ihrer Analyse der Akkumulation des Kapitals von 1913 auf die marxischen Reproduktionsschemata des zweiten Bandes des Kapitals bezogen. Und dabei stellt Rosa Luxemburg eine Krisen- und Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus auf. Ja. Zitat, das Kapital kann ohne die Produktionsmittel und die Arbeitskräfte des gesamten Erdballs nicht auskommen. Zur ungehinderten Entfaltung seiner Akkumulationsbewegung braucht es die Naturschätze und die Arbeitskräfte aller Erdstriche. Der Kapitalismus bedarf zu seiner Existenz und Fortentwicklung nicht-kapitalistischer Produktionsformen als seiner Umgebung. Daher sei Imperialismus der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nicht-kapitalistischen Weltmilieus. Rüstungsindustrie, Kolonialismus und Militarismus seien zugleich Akkumulationsfelder und Triebkräfte der Kriegsdynamik. Luxemburg betonte die doppelte Gewalt. Enteignung nicht-kapitalistischer Produzenten in der Peripherie und Entrechtung sowie Verarmung von Kleinproduzenten und Arbeitern in den Zentren, also sowohl in der Peripherie als auch in den Zentren. Am Ende dieser Dynamik stehe eine Kette politischer und sozialer Katastrophen, schreibt Luxemburg, die Revolution notwendig mache. Also auch hier bei Luxemburg schon mal so ein gewisser Revolutionsoptimismus. Bei Lenin schließlich, der formuliert im Züricher Exil seine Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Diese Schrift, die erschien 1917 nach der russischen Februarrevolution, also nicht der Oktoberrevolution, sondern die im Februar des gleichen Jahres, bei der es zum Sturz des Zaren kam. Aufbauend auf Hilferding, Hobson und Luxemburg bezeichnet er, also Lenin, Imperialismus als das monopolistische Stadium des Kapitalismus. Kennzeichen seien die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals, die zentrale Bedeutung des Kapitalexports, die Aufteilung der Welt unter internationale Trusts und die Vollendung der territorialen Aufteilung durch die kapitalistischen Mächte. Der Kapitalüberschuss werde nicht zur Hebung der Lebenserhaltung der Massen verwendet, sondern ins Ausland exportiert, da im Inneren kein rentabler Spielraum mehr existiere. Zudem sei die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Und natürlich formulierte Lenin die fünf bekannten grundlegenden Merkmale des Imperialismus, die natürlich auch nicht fehlen dürfen in so einer Folge über Imperialismus. Er schreibt, eine solche Definition des Imperialismus geben die folgenden fünf seiner grundlegenden Merkmale enthalten würde. Erstens, Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. Zweitens, Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals. Drittens, der Kapitalexport zum Unterschied vom Warenexport gewinnt besonders wichtige Bedeutung. Viertens, es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen. Und fünftens, die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet. Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde durch die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist. Schon anhand dieser kleinen Übersicht lässt sich erkennen, dass die klassischen Theorien einen revolutionären Optimismus teilen. Sie gingen davon aus, dass der Kapitalismus seine letzte Phase erreicht habe und der Übergang zum Sozialismus bevorstehe. Zugleich zeigten sich aber auch Grenzen. Die Autoren schreiben die These vom Kapitalüberschuss als Haupttriebkraft der Expansion. Die erwies sich langfristig als unzureichend, da Binnenkonsum und Massenproduktion, ja, Stichwort wäre hier Fordismus, das hat neue Akkumulationsmöglichkeiten eröffnet, vor allem halt eben auch innere Landnahme. Also die innere Landnahme, die barg noch größere Räume als von diesen Klassikern prognostiziert. Auch überschätzten sie, also die klassischen Imperialismustheorien, die quantitative Bedeutung kolonialer Märkte gegenüber dem wachsenden Austausch zwischen entwickelten und kapitalistischen Staaten. Schließlich tendierten die Klassiker zu einer instrumentellen Sicht auf den Staat. Neuere Ansätze wie bei Panitsch und Gindin, die verstehen den Imperialismus stärker als Resultat der spezifischen Staatslogik, schreiben die drei Autoren des Buchs. Bei der Frage nach dem Imperialismus wird ja vor allem diskutiert, wie viel Autonomie der Staat einnimmt. Die Positionen reichen ja von, ja, der Staat, das ist bloßes Werkzeug einer Klasse, also der herrschenden Klasse. Der Staat ist eine Art Schmiermittel zwischen den Klassen. Oder der Staat ist ein ganz eigener und klassenunabhängiger Akteur mit ganz eigenen Interessen. Wobei bei letzterer Position eines klassenunabhängigen Interessensakteurs wenig Analytisches, hat er nicht viel anzubieten, außer so Tautologien wie der Staat tut dies und jenes, weil er Staat ist. Trotz dieser Differenzen in der Analyse der Rolle des Staates, ja, bleibt der theoretische Kern aber bestehen. Imperialismus ist keine Abweichung sondern notwendige Ausdrucksform kapitalistischer Akkumulation, und zwar im Monopolstadium. Er begegnet inneren Widersprüchen mit äußerer Expansion und er reproduziert dabei Ausbeutungs-, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse. Wobei die alle nicht gleichzusetzen sind. Also ein Ausbeutungsverhältnis ist kein Unterdrückungsverhältnis, also nicht einfach Gleichzeichen einsetzen. Eine wichtige Frage des Buches ist es auch, wie sich der Imperialismus nach 1945 darstellte. Also dieser Sprung vom ersten Teil des Buchs, dem eher theoretischen oder ja, oberflächlich theoretischen Teil, in den zweiten, den eher historischen Teil des kleinen Buchs. Und hier halt eben die Frage, wie geht es denn jetzt weiter nach 1945? Nach 1945 veränderten sich die Bedingungen des Imperialismus grundlegend. Der Sieg über den Faschismus brachte die USA und die Sowjetunion als Supermächte hervor. In den USA verband sich New Deal, Kriegsmobilisierung und fordistischer Kompromiss zu einem Modell, das auf Lohnerhöhung, Massenproduktion und Massenkonsum setzte. Gleichzeitig aber den militärisch-industriellen Komplex und den Militär-Keynesianismus hervorbrachte. Die Sowjetunion wiederum wurde durch Planwirtschaft zur globalen Macht. Die Nachkriegsordnung sicherte den USA die hegemoniale Stellung. Mit Bretton Woods wurde der Dollar zur Weltwährung, flankiert von IWF und Weltbank. Strategische Projekte wie Marshallplan, NATO und insgesamt ein dichtes Netz an Militärbasen etablierten das erste informelle Imperium der bürgerlichen Gesellschaft. Panitsch und Gindien, die sprechen vom Imperialismus per Einladung. Also man kann sagen, die westliche Bourgeoisie akzeptierten US-Hegemonie, denn die sicherte vorerst mal Marktstabilität und Kapitalverwertung. Man hatte quasi kein Problem mit dieser US-Vormachtstellung. Der US-Imperialismus verschob in dieser Phase den Schwerpunkt imperialistischer Gewalt in vor allem die Peripherie. Das heißt, antikoloniale Bewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika trafen auf massive Gegenwehr der USA. Die USA intervenierte kriegerisch in Korea und in Vietnam. Außerdem Unterstützung von Putsch in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern und auch Kriegseinsätze. Ab den späten 60ern geriet der Fordismus allerdings in die Krise. Überakkumulation und die Aufholjagd gerade von Deutschland und Japan, dann die Ölkrisen und immer noch die Lasten des Vietnamkriegs verschärften den Fall der Profitrate und die enorme Staatsverschuldung der USA. Richard Nixon beendete 1971 als Reaktion darauf die Dollar-Gold-Bindung und leitete das Dollar-Wall-Street-Regime ein. Mit dem Volckerschock von 1979 wurden Schuldenimperialismus und Strukturanpassungsprogramme durchgesetzt. Und zwar Strukturanpassungsprogramme, die ganze Staaten des globalen Südens in neoliberale Abhängigkeit zwangen. Es gab diesen Paul Volcker und der hat 1979 eine Phase in der Politik eingeleitet, bei der es unter anderem sehr, sehr hohe Zinssätze gab. Und diese Phase wird einfach als Volckerschock bezeichnet, diese politische Phase sehr, sehr hoher Zinsen. Für unser Format ergibt es natürlich keinen Sinn, alle Facetten des Neoliberalismus von Hayek bis Reagan und Thatcher durchzudeklinieren. Aber wichtig im Kontext des Imperialismus ist, dass die Intensivierung des Finanzmarktkapitalismus die nationalen Grenzen der Akkumulation sprengte in dieser Phase. Kapital wurde global verlagert, neue Märkte durch Privatisierung und Liberalisierung erschlossen, während Millionen Kleinbauern und Arbeiter echt verelendeten. Dabei entstand eine transnationale Bourgeoisie, deren Interesse durch eher supranationale, also nicht mehr nationale, sondern eher supranationale Institutionen abgesichert wurde. Die Autoren meinen, dass Kautskys Ultraimperialismus sich realisierte in Gestalt eines asymmetrischen Systems unter US-Führung, in dem alte Mächte höchstens als Subimperialismen agieren konnten. Den Ultraimperialismus-Begriff von Kautsky, den habe ich anfänglich unterschlagen. Das hole ich jetzt nach. Kautskys Konzept des Ultraimperialismus besagt, dass die Möglichkeit besteht, dass die imperialistischen Großmächte ihre Konkurrenz überwinden und sich zu einem dauerhaften Bündnis zusammenschließen, um die Welt gemeinschaftlich auszubeuten. Und damit stellte er sich eine friedliche Phase des Kapitalismus vor, in der die Konflikte zwischen Nationalstaaten durch eine Art internationales Kartell ersetzt würden. Ja, das ist dieser kautskische Ultraimperialismus. Der Imperialismus nach 1945 war nach all dem Gesagten somit nicht überwunden, sondern der Imperialismus war eher restrukturiert. Vom fordistischen Klassenkompromiss über US-Hegemonie, Militär-Keynesianismus bis zur neoliberalen Globalisierung mit allen Liberalisierungen, Deregulierungen, vor allem Privatisierungen, all dem zusammen. Bei all dem blieb er immer Ausdruck kapitalistischer Akkumulation, die ihre inneren Widersprüche durch äußere Expansion zu lösen sucht. Also wie vorhin schon gesagt, anders in der Form nach 1945, konstant in der Funktion. Die Autoren fragen noch, wie es mit Imperialismus nach dem Ende der Sowjetunion weiterging. Mit der Auflösung der SU eröffnete sich dem globalen Kapital neue Expansionsräume. Arbeitslosigkeit stieg, also eine größere Reservearmee stand zur Verfügung, und das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit verschob sich zugunsten des Kapitals. Politisch verlor die Peripherie an Handlungsfähigkeit, während die USA zur unangefochtenen Weltmacht wurde. Auch europäische Zentren gewannen in dieser Zeit an neuen Spielräumen. Ideologisch brachen linke Gegenentwürfe zusammen, ja, nach den 90ern. Der Neoliberalismus setzte sich vollends durch. Eine weitere Forcierung oder ein forcierter Liberalismus, forcierte Privatisierung, forcierte Deregulierung, das wurde zum globalen Leitprinzip. In Deutschland zeigten die Reformen von Kohl und Schröder ganz exemplarisch die neoliberale Transformation. Während Produktionsverlagerungen neue Mittelschichten in Schwellenländern hervorbrachten, entstanden strukturelle Probleme der Überakkumulation und dann auch der Unterkonsumption in den Zentren. Die USA stabilisierten das System, indem sie wirkten wie eine Art Schwamm für Kapitalüberschüsse, ja, durch Binnenkonsum und vor allem auch durch extreme Schulden, Stichwort Schuldenimperialismus. Dieser Mechanismus potenzierte die schwelende Krise. Finanzialisierung und spekulatives Kapital intensivierten die Ausbeutung der Peripherie. Und die wiederkehrenden Finanzkrisen dieser Zeit offenbarten ziemlich deutlich die wachsende Fragilität dieses ganzen Systems. Denn die neoliberale Ordnung erzeugte nach 1991 einen Unterbietungswettbewerb, wachsende Ungleichheit und Krisen in den Zentren und in der Peripherie. In der Peripherie, da verschärft sich gerade die Armut, Abhängigkeiten, es kommt zu autoritären Strukturen, ist auch häufig verbunden mit größeren Flüchtlingsbewegungen, es kommt zu sozialen Aufständen. Dem begegnen dann wieder die Zentren, zum Beispiel mit Strukturanpassungsprogrammen. Die zwangen dann die Länder zur Spezialisierung auf Kostenvorteile. Daraus die Konsequenz waren Preisschocks. Und diese Preisschocks, die führten dann zu Hungerrevolten. Also Krise. Und die Krisen nehmen deutlich an Fahrt an. Und es ist in dieser Phase in den 90ern, kann man sagen, einfach schon eine Menge Dampf im Kessel. Die USA reagieren auf die Grenzen ökonomischer Kontrolle mit militärischer Intervention. Nach 9/11 Kriege im Nahen Osten, NATO als Interventionsmacht, globale Truppenstationierung und so weiter und so fort. Aber trotzdem wuchs der Widerstand gegen die US-Dominanz. Die Dollar-Hegemonie bröckelte. Schwellenländer wie China und Indien gewannen an Gewicht. Die folgende große Finanz- und Wirtschaftskrise, ausgelöst am US-Hypothekenmarkt, das ließ dann die Bombe komplett platzen. Ja, da sind wir bei 2007, 8, 9 in dieser Zeit. Nach dem kleinen Überblick jetzt über ersten Teil Theorien und im zweiten Teil die Geschichte des Imperialismus, da stellt sich natürlich die Frage, welche Perspektive für einen Anti-Imperialismus sich davon ableiten lässt. Sozialistischer Antiimperialismus muss kapitalistische Expansion und Gewalt analysieren, programmatische Strategien entwickeln, Bündnisse eingehen und sich von reaktionären Projekten abgrenzen. Und nur so bleibt er, so die Autoren, emanzipatorisch und praxisfähig. Reaktionäre Projekte, ja, historische Beispiele verdeutlichen eigentlich die Bandbreite antiimperialistischer Praxis, und zwar mit wirklich verschiedensten Vorzeichen. Karl Schmitt, der nutzte 1941 Antiimperialismus, um Nazi-Imperialismus als ethischen Imperialismus zu legitimieren. Liberaler Antiimperialismus, wie wir ihn schon von Hobson, aber auch von Arendt, bei Arendt finden, der kritisiert chauvinistischen Imperialismus und setzt auf rechtlich fundierte internationale Ordnung. Der bleibt aber auf bürgerlich-kapitalistischen Strukturen beschränkt. Und dieser liberale Antiimperialismus ignoriert den zugrunde liegenden Klassenkampf. Sozialistischer Antiimperialismus, der bricht mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Liebknecht forderte 1915 internationalen proletarischen Klassenkampf gegen Krieg und Imperialismus. Die Oktoberrevolution demonstrierte, dass Kriege revolutionär beendet und internationale Solidarität aufgebaut werden kann. Ziel damals war eine politische Neugründung jenseits nationalstaatlicher Grenzen. Die soziale Revolution und Überwindung kapitalistischer Herrschaft, das sollte verbunden werden. Die Autoren schreiben, ein emanzipatorischer Antiimperialismus umfasst drei Dimensionen. Ich stelle die jetzt etwas verkürzt dar. Friedensbewegung, Ablehnung militärischer Intervention und imperialistischer Gewalt als erste Dimension. Die zweite Dimension dieses emanzipatorischen Antiimperialismus ist eine demokratische Bewegung. Widerstand gegen Entdemokratisierung, Militarisierung und neoliberale Privatisierung. Und die dritte Dimension, sozialistische Transformation, Aufhebung kapitalistischer Eigentumsverhältnisse und Demokratisierung internationaler Institutionen. Vor dem Hintergrund von Kriegen, multipolarer Instabilität, Ressourcenknappheit und Klimakollaps ist ein historisch konkret staats- und klassentheoretisch fundierter Antiimperialismus notwendig. Er darf nicht bei moralischer Kritik stehen bleiben, sondern dieser fundierte Antiimperialismus muss Klassenverhältnisse global verbinden, Gegenmacht organisieren und die kapitalistische Akkumulationslogik angreifen. Ähnlich wie Christine Bernhold, die im Club Voltaire einen Vortrag zum Überblick über Imperialismustheorien gehalten hat, plädieren wir auch für eine Rehabilitierung des Begriffs und für einen Antiimperialismus mit entsprechenden sozialistischen Vorzeichen, der sich davon ableitet. Sowohl für Theorie als auch für politische Praxis. Nebenbei, den Link zu dem Vortrag von Christine Bernhold, den packe ich auch noch in die Folgenbeschreibung. Der Vortrag sei an dieser Stelle absolut empfohlen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen 10. Folge angekommen. Und ja, wir hoffen, euch neugierig gemacht zu haben auf das Buch und etwas Interesse für das breite Feld des Imperialismus geweckt zu haben. Kommentiert fleißig, liked die Folge, abonniert uns natürlich und gebt auch gerne Feedback. Weist auch gerne tatkräftig auf alle Versäumnisse in der Kommentarspalte hin. Außerdem könnt ihr die Folge in eurem Instagram-Account teilen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge in eurer Lieblingskneipe. Wir freuen uns schon. Ciao. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.